Hallo? Ich bin's, Fliegen. Na? Na? Klingst du aber doch leicht schwermütig. Bin ich auch, du. Du, mir geht's echt nicht gut. Und was denn? Ich wollte auch mal fragen, ob du nicht vielleicht heute für mich einspringen kannst in der Sendung. Mhm. Du würdest mir unheimlich helfen, du. Wirklich? Ja, es wäre mir auch unheimlich wichtig. Ach, Mensch, was mache ich denn da? Du, ich kann wirklich keine Show machen. Ah. Möchtest du nicht außerdem mal wieder ins Fernsehen? Ja klar, natürlich. Ist doch auch schön, mit den Menschen zu reden. Ja? Bitte, Jürgen. Lass sein. Tut mir den Gefallen. Ja. Danke. Du machst bestimmt eine prima Show. Ja, mit einem lustigen, tollen Gespräch. Hallo. Ich bin Fliege. Ich möchte so sagen, wie soll ich es am besten sagen? Wie drückt man so weit aus, wenn man jetzt also so ein inneres Anliegen hat und jetzt versucht, irgendwie rüberzubringen? Knapp, konzis, präzis, über so verschiedene Sachen. Über einfach, ja, wie sage ich es am besten? Wie sage ich es präzise, konzise, so, dass es rüberkommt? Sagen wir Sachen, die wichtig sind. Über Sachen, die toll sind. Über Sachen, die irgendwie super scharf sind. Über Sachen, wo man mal so richtig ausgeflippt war, wo man mal so richtig so schrill war, so super, über so Sachen, über die kann man hier alle reden, und genau darum geht's. Und wenn ihr euch jetzt von diesem, ich möchte sagen, ich habe versucht, mich einfach ins Herz zu reden, wenn ihr da jetzt berührt seid, wenn es mir da jetzt die Lungen sein sollte, in all der intensiven Rede, die ich eben hier gepflegt habe, wenn es mir da die Lungen sein sollte, in euch so eine leise Seite anzuschlagen, sie zum Klingen zu bringen, wenn mir all das gelungen ist, dann ist es von vornherein peinlich. Tag Thomas aus Guben. Tag Fliege. Ach, jetzt hier schön scheiße, dass wir uns ein bisschen unterhalten können? Ja, also mir geht's unheimlich scheiße im Moment, toll. Ja. Dann könnten wir jetzt deinen Scheiße Ihnen vorführen. Wo jetzt sind hier besonders scheiße? Also besonders würde ich sagen, momentan im Badezimmer, ja, aber auch vorm Spiegel im Schlafzimmer. Ja. Also eigentlich überall da, wo ich meinen nackten Bauch sehen kann. Ne? Aha. Ich kann Ihnen das ja mal zeigen. Warten Sie mal. Schön. Ich habe hier nämlich diesen Ausschlag. Ei, das ist natürlich ungünstig. Der kommt halt vom Rauchen, ne? Wom. Ja. Marlboro-Team? Nee, ich rauche Waschmittel. Ach so. Meistens Persil. Ei. Ja. Megaperl zeigt auch noch nicht probiert. Ja, die haben ein bisschen mehr Drive als, sagen wir mal, Dash Ultra zum Beispiel. Ja. Hast du in der letzten Woche jetzt mal Megaperl geraucht? Ja, ständig. Ja, sodass also bei dir im Grunde so eine Art Selbstzerstörungsmechanismus eingebaut ist. Ja, kann man sagen. Also ich leide ja auch nicht nur unter dem Bauchausschlag. Das kostet ja auch die Droge, ne? Ja, und wie geht's dann weiter? Jetzt wird's ja interessant. Ja, ich wurde dann recht bald kriminell. Ja. Beschaffungskriminalität nennt man das, glaube ich. Ja. Mensch, das Leben ist manchmal so hart und ungerecht, wa? Es ist hart, mittags auf der Straße und welchen Hausfrauen aufzulauern, denen die Einkaufstüten aus der Hand zu reißen und dann wegzurennen in der Hoffnung, dass sie vielleicht ein bisschen Persil eingekauft haben. Ja. Es ist ungerecht. Es ist ungerecht, von dieser heutigen Gesellschaft nicht als das anerkannt zu werden, was man wirklich ist, nämlich ein vollwertiger Drogenabhängiger. Peinlich. Bist du jetzt richtig voll durcheinander? Richtig total abgedreht und richtig irre fast? Ich bin fertig. Bitte? Fertig bin ich. Na siehst du. Ich danke dir für das Podium, das du mir hier schaffst. Kick mal einer an, was ich für die gute Natur. Danke, Fliege, danke. Ja, aber ganz schnell jetzt die Sprecher enden. Danke auch dem Publikum. Das Leben ist manchmal so hart und ungerecht, wa? Das wäre doch schön, dass jetzt vielleicht dann Persil und das Betäubungsmittelgesetz fällt. Tschüss. Na, Abend.